Ich war schon im Bett und hatte schon geschlafen. Wenige Minuten nach 22 Uhr begann die Bombardierung. Und dann hörten wir so ein Rauschen. Kann man sich so nicht vorstellen. Also, ich habe sonst nie Angst gehabt, aber da hatte ich doch ein beißender Qualm. Es war, man kriegte keine Luft mehr. Schnöderhausen war überhaupt nicht auf diesen Angriff vorbereitet. Als der Kirchturm brannte, das war wie so eine Fackel. Aus dem Dach schlugen die Flammen hoch. So einen Anblick vergisst man sein ganzes Leben nicht.